Brief an einen Unterstützer. Ich bin grenzenlos frustriert, eingeschlossen und gefesselt zu sein und zu erkennen, dass es draußen anscheinend niemanden gibt mit dem Überblick und der Zeit, noch viel weniger mit dem Interesse, Gebrauch von diesen goldenen Möglichkeiten zu machen, um Amerika und der englisch sprechenden Welt zu erklären, schaut, nun, da ihr denkt oder wenigstens eure Leute aus dem militärisch-industriellen und Ölkomplex meinen, dass eure lebenswichtigen Interessen bedroht sind, übernehmt ihr genau die Vorgehensweise, die eure Führer im Zweiten Weltkrieg verdammten, und ihr schreitet wegen angeblich lebenswichtiger Interessen zum Krieg. Dabei befand sich Deutschland 1939 bis 1941 in einer weit, weit schlechteren und bedrohteren Lage. Wir würden fruchtbaren Boden, aufgeschlossene Köpfe und willige Zuhörer für unsere Argumente finden. Die Möglichkeiten waren für uns nie größer, unsere damalige historisch bedingte Lage und die daraus folgenden Zwänge Millionen Amerikanern und der übrigen Welt verständlich zu machen. Hätten wir nur die Entschlossenheit und den tiefen Wunsch, der deutschen Sache jetzt zu dienen, nicht 50, 60, 70 Jahre zu warten und dann als Revisionisten nur noch in der kalten Asche der Frage nachzugehen, wer oder was den Zweiten Weltkrieg oder Pearl Harbor verursacht hat. Das gleiche gilt für den sogenannten Holocaust. Ich habe den Einsatz von Gefängnissen, Konzentrationslagern im Rahmen der deutschen Kriegsanstrengungen sogar in meinen vielbeschimpften UFO-Heften vor Jahrzehnten angesprochen. Auch späterhin in meinen Rundfunk- und Fernsehsendungen sowie meinen Rundschreiben. Ich wies darauf hin, dass die Juden im Ghetto Lodz im Zweiten Weltkrieg alles andere als unglücklich waren. Sie kooperierten voller Eifer. Sie produzierten über 1 Million deutsche Stahlhelme auf der modernsten Stahlkaltpresse in ganz Europa. Ein Dolmetscher, den ich viele Jahre danach in Toronto traf, erzählte mir, dass die jüdische Führerschaft des Ghettos in das Büro der Nazi-Verwaltung kam und bat, marxistisch-zionistische Saboteure und Agitatoren zu verhaften, welche die Arbeit für die deutsche Wehrmacht durch Verlangsamung störten, weil die Deutschen die jüdischen Arbeiter voll bezahlten, zuzüglich Überstunden und Produktionsboni. Keine miesen 23 Cent die Stunde, wie in amerikanischen Gefängnissen heute den Insassen für die Herstellung von Kriegsmaterial, Uniform und so weiter bezahlt werden. Während des Krieges hatte dieser Mann bei einer Tagung der Kirschner-Industrie zwischen deutschen Militärs und den jüdischen Ghettoleitern gedolmetscht und er erinnerte sich, dass die Deutschen anboten, wir werden euch so und so viele Güterwagen voll Kaninchenfellen schicken und wir erwarten mindestens 8000 Pelzmäntel für die Ostfront. Es wird euch ein Sonderbonus für jeden Mantel darüber hinaus bezahlt, den ihr herstellen könnt. Die Deutschen waren erstaunt und zufrieden, als diese geschickten Ghetto-Kirschner mit 12.000 Pelzmänteln ohne Qualitätsminderung ankamen. Das war nur möglich, weil der Sicherheitsdienst und die Gestapo alle jene zionistisch-marxistischen Hetzer in ihrer Mitte, welche die Ghettoführer den Deutschen anzeigten, verhaftet und nach Rumänien abgeschoben hatten. Kein Wunder, dass die Judenräte in Spielbergs antideutschen Extravaganzen so schlecht abschnitten. Bei Bushs neuer Militarisierung Amerikas stoßen wir auf alle Art von derartigem Argumentationsmaterial. Ingrids immer wiederkehrender Kummer ist, dass der Revisionismus zu schwerfällig, zu schwer verdaulich und für den durchschnittlichen Leser zu langweilig sei. Und ich gebe zu, dass daran viel Wahres ist. Eine hellwache Schreibzunft für den Revisionismus könnte Artikel im Format von Kurzgeschichten verfassen, um lebendige, gut dokumentierte Vergleiche von damals und heute anzustellen. Und die Leute würden anfangen zu denken. Zum Beispiel wartet da geradezu ein Artikel darauf, geschrieben zu werden, der Präsident Bushs präventive Kriegspolitik schlagt als erste zu, wenn unsere amerikanischen Interessen und unsere Sicherheit bedroht sind, vergleicht mit der Deutschlands vor dem Zweiten Weltkriege gegenüber Sowjetrussland. Mit Sicherheit muss es revisionistische Autoren mit militärischem Hintergrund geben, die im ganzen Land Vorträge über dieses Thema halten könnten, um zum Beispiel Hitlers Unternehmen Barbarossa mit Israels präventivem Angriff von 1967 zu vergleichen. Eine hundertprozentige Kopie von Barbarossa übrigens. und um dann Bushs Doktrin der Sicherung der Heimat ausführlich zu behandeln, weil wir nicht warten wollen, bis wir angegriffen werden. Deutschland hatte viel, viel triftigere Gründe für seine Handlungsweise, als Amerika oder Israel sie ins Feld führen können. Dies würde viel dazu beitragen, viele Amerikaner, besonders im Bereich der Armee, mit der verzweifelten Lage bekannt zu machen, in der sich die Deutschen Stalin gegenüber befanden, der bis an die Zähne gerüstet an den Ostgrenzen stand, während die jüdische 5. Kolonne in ganz Westeuropa Aufruhr predigte und Deutschland verteufelte. Das wäre aktueller Revisionismus, nicht in der Asche von Auschwitz stochernd, sondern eine Vorwärtsvertretung deutscher Interessen von heute durch Vergleich mit gestern. Brief an einen Unterstützer. Jannik, meine erste Frau, das unpolitische Mädchen, das sie war, fragte mich eines Tages höchst erregt: Wer hat dich für diese Arbeit gewählt? Die einzige Antwort, die ich für sie hatte, war ganz einfach. Mich hat eine Mehrheit von einer einzigen Stimme gewählt. Der Stimme meines Gewissens. Erst kommt der Gedanke, dann die sorgfältig durchdachte Tat, diesem Gedanken folgend. Du bist ein feinsinniger, einsichtsvoller Künstler. Denke an das, was ich in der Vergangenheit immer gepredigt habe und bedenke. Wir haben ein Erbe, auf das wir zurückblicken können. Ein Volk, das ungeheure Opfer für seine Kultur gebracht hat. Eine Rasse, die diese hohe Kultur geschaffen hat, in harter Arbeit hunderter Millionen Menschen im Lauf von Äonen. Du sprichst Deutsch und Englisch. Du beherrschst die Technik des Internets. Du bist ein talentierter Gesprächspartner. Du hast kein Recht zu verzweifeln und den Deinen den Rücken zu kehren. Ganz besonders nicht jetzt, da der Feind unseres Volkes mich zeitweilig unbeweglich und mundtot gemacht hat. Du bist noch frei, ich nicht mehr. Nun ist es die Rolle von jedem, der je meine Worte gehört und meine Videos gesehen hat, diesen Funken in die Flamme der Begeisterung zu übersetzen, die benötigt wird, bis Tausende, Hunderttausende von dem Willen zu leben angesteckt werden. Das sind die herausgeforderten Kämpfer. Bis hierher und nicht weiter. Dann und nur dann sind mein Leben, mein Dienst am Volk und mein Opfer der Mühe wert gewesen. Nur dann. Ich glaube, wenn jeder Einzelne von uns anfängt zu verstehen, dass sich nichts von selber ändern wird, sondern nur, wenn wir die bewusste Wahl treffen und danach handeln. Denn das Schicksal, die Bestimmung, die Natur, die Vorsehung oder Gott wirken nur durch vollziehende Werkzeuge. Wir sind die Werkzeuge, gemeinschaftlich. Das ist unsere Rolle, jetzt und in nächster Zukunft. Alle großen Leistungen der Menschheit mögen vom Gedanken eines großen Genies entzündet worden sein. Aber nicht eine einzige wurde ohne die helfenden Hände und Herzen, die aktive Aufopferung und die Hingabe vieler verwirklicht. Also auf, hoch von den Knien, Helmut! Christus, so wird uns berichtet, befahl: Ich gebiete dir!